Willkommen bei Agora, dem Podcast-Format von Agora Hamburg. Wir laden regelmäßig zu spontanen Diskussionen an öffentlichen Orten in Hamburg ein. Leute bringen eigene Themen mit und die Ergebnisse könnt ihr dann hier hören. Das Ganze gibt's auch auf YouTube mit Video, Link ist in der Beschreibung. Viel Spaß! Herzlich willkommen auf Agora. Öffentliche Diskussion zu einem Thema, was man selber wählt. Ich bin Nathan, ich weiß nicht, ob du deinen Vornamen nennen möchtest. Steffen? Genau. Steffen, ja, herzlich willkommen. Danke. Was ist unser Thema? Unser Thema ist, ob die Demokratie dadurch gefährdet wird, dass die Religiosität in unserem Land abnimmt. Oh, dass sie abnimmt? Interessant. Ja, okay. Hast du so einen Grundgedanken oder magst du da kurz ein bisschen mehr was zu sagen? Also was ich wahrnehme in der Gesellschaft ist, dass eine starke Vereinzelung hat natürlich verschiedene Gründe wahrscheinlich, auch zum Beispiel Verstädterung der Gesellschaft und sowas, was schon länger zurückliegt, dass jeder in seiner eigenen Bubble gewissermaßen unterwegs ist und es immer schwerer fällt, mit Menschen eigentlich genau das zu machen, was wir gerade machen, also in die anderen sich reinzuversetzen. Jeder immer mehr auf sich bezogen ist und Religion hat ja an sich immer so diese Komponente des Transzendenten, also dieses über sich hinausgehende, was dann, wenn man es jetzt positiv mal sieht, auf gute Weise bedeutet, man hat was Größeres im Blick, auch seine Mitmenschen, auch die Gesellschaft und hat diesen Anspruch eben selbst nicht alles zu sein, sondern nach was anderem, was Größerem zu suchen. Und das nimmt ja, also ist ja eigentlich so, dass, ja, weiß nicht, ob man annehmen kann, dass Religiosität in unserer Gesellschaft abnimmt oder jedenfalls die Kirchen ganz viele Mitglieder verlieren. Was auf jeden Fall. Und ich also dann spannend, die christlichen Kirchen, genau. Und ich spannend finde, was das macht mit unserer Gesellschaft. Und dann wäre eben diese Überlegung, Demokratie braucht ja immer dieses Verständnis, miteinander im Gespräch zu sein und auch, oder vor allem andere Meinungen zu akzeptieren über sich selber. Ich finde, das ist ein ganz schön krassen Anspruch. Also, dass, wenn ich jetzt in der Opposition bin, dann akzeptiere ich trotzdem Entscheidungen von einer anderen Partei, die mir gar nicht passen, aber ich richte mich trotzdem danach in meinem Leben. Ja, das ist so ein bisschen so eine Grundvoraussetzung. Ja, genau. Und die finde ich heutzutage, ich weiß nicht, ob die überhaupt noch gegeben ist und ob da auch diese schwindende Religiosität einen Anteil daran hat. Oder ist sie auch nur Ausdruck von der Entwicklung? Vielleicht beides. Ja, genau. Ja, finde ich interessant, weil intuitiv hätte ich eher gedacht, Religion historisch neigt eher dazu, sozusagen eine gewisse Gleichheit im Denken auch vorauszusetzen oder so eine Einheitlichkeit. Also Von einer Gruppe jetzt, von Religion. Ich denke jetzt halt, eine katholische Kirche in Europa war jetzt nicht unbedingt die weltoffenste und liberalste Organisation sozusagen. Ne? Deswegen finde ich den Gedanken oder den Ansatz interessant. Okay, das heißt, die Idee ist aber, warte, Religion nimmt ab und deswegen wird die Demokratie gefährdet, weil wir die Fähigkeit verlieren, anderen Leuten ihren Standpunkt zu gestehen, uns damit auszutauschen. Ja, wir suchen nicht mehr über uns hinaus. Also sollte es stimmen, dass Religiosität abnimmt. Ja, und Spiritualität ist natürlich auch was, wo man über sich hinaus sucht. Ja. Aber dass man die Gesellschaft, die Menschen werden egozentrischer. Ja, okay. Ja, interessant. Also ich glaube direkt, oder wir können ja einfach mal so starten, ich glaube intuitiv hätte ich genau das Gegenteil vermutet. Das ist immer gut für ein Gespräch. Exakt, vor allem für eine Diskussion. mein Eindruck, also oder meine Schätzung wäre eher gewesen, je mehr die Religiosität abnimmt, desto eher können wir sowas verwirklichen. Und desto eher haben wir die Möglichkeit, offen für andere Standpunkte zu sein. Warum? Das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, wie man über Religion nachdenkt. Aber für mich ist, also Religion ist halt für mich was Institutionelles. Es ist halt eine Glaubensgemeinschaft und es gibt eine Einheitlichkeit, es gibt eine Glaubensgrundlage. So. Und es gibt halt etwas, es gibt sozusagen etwas, worauf sich alle einigen, sozusagen. Mhm. Also ne, es ist einfach so. Wie das Grundgesetz zum Beispiel bei uns auch. Ja, ist halt einfach Bibel so, ne? Genau. Bibel, hier, da stehen Dinge drin. Genau. Und dann muss man das irgendwie glauben. Dann ist die Frage, wie viel und Wort für Wort und Interpretation und so weiter. Aber so der Grundgedanke ist ja, das hier ist unser Wort und es ist halt sozusagen, es ist ja noch nicht mal, wir alle sind der Meinung, dass das, was hier drin ist, gut steht, hier drin steht, gut ist, so. Mhm. Also so ist es nicht entstanden, sondern die Vermutung oder die Grundlage ist ja zu sagen, das hier ist von einer Autorität verfasst, die es besser weiß als du. Genau. Und deswegen glaub das. Genau. Und dieser Grundgedanke ist für mich sozusagen so ein bisschen dem Gedanken entgegengesetzt, dieser Offenheit. Okay. Und diesem, weißt du, würdest du es über das Grundgesetz auch sagen? Weil es ist für mich ganz analog. Also es ist ja auch was, wo man sagt, jedes Gesetz hat immer diesen Anspruch sozusagen, wir wissen etwas besser, sonst bräuchte man gar kein Gesetz. Also wenn sich jetzt jeder ohnehin dran halten würde, bräuchte man keine Regelungen. Ja. Und das Grundgesetz ist ja auch was, wo wir sagen würden, das ist was Verpflichtendes in unserer Gesellschaft, darauf einigen wir uns, es ist auch, oder Menschenrechte, um es noch stärker, ist es dann eine Freiheit einschränkende Sache? Gewissermaßen schon, ne? Weil ich dann nicht jeden jetzt einfach umbringen darf, den ich möchte, mal hart gesagt, aber es ist trotzdem eine Freiheit ermöglichende Sache, genau, also ebenso. Und Demokratie ermöglichende Sache. Deswegen weiß nicht, ob ich da mitgehen würde. Verstehe, was ist also der Unterschied zwischen Grundgesetz und Religion, der Bibel oder irgendeiner Glaubensschrift aus meiner Sicht? Ich glaube, für mich ist der Gedanke oder dieser Autoritätsgedanke. Ich glaube, das ist für mich der Unterschied. Okay, also, wie ist der anders? In der Praxis ist das eine interessante Frage. Also, aber im Grundsatz ist halt, das Grundgesetz ist meiner Meinung nach etwas, das ist eben nicht, wir sagen nicht, oder der Gedanke in dem Grundgesetz ist zumindest, es ist nicht von einer Autorität verfasst, die es besser weiß und dir die Regeln vorschreibt. Sondern? Genau, keine Sorge, wir können das gerne problematisieren. Aber sondern es ist vom Anspruch her etwas, worauf sich die Gesellschaft, die vom Grundgesetz geeinigt wird, regiert wird sozusagen, die sich alle ums Grundgesetz halten, geeinigt haben. Oder einigen, immer wieder neu einigen. Das heißt, es ist so ein bisschen so, wir alle sind hier und wir wollen zusammen leben. Und wie sind die Regeln, damit das funktioniert? Und im Idealfall sind das die Regeln. Und im Idealfall ist die Motivation dahinter und auch auf individueller Ebene die Motivation dahinter, dass man einsieht, diese Regeln sind geeignet, um ein gutes und konstruktives und glückliches Zusammenleben zu regeln. Mhm. Und deswegen gelten sie. Und jetzt zum Unterschied, also zumindest für mich, ist vom Grundgedanken ein Unterschied zur Religion für mich. Weil die Religion besteht nicht darauf, dass... Also, im Rahmen der Religion wird nicht gesagt, wir glauben alle, was hier drin steht, weil wir alle der Meinung sind, dass das Richtige ist und dass uns das hilft. Sehr interessante Frage, steckt da überall drin. Sondern der Grundgedanke ist, das hier hat eine Autorität verfasst und deswegen glauben wir dran. Ja. Ich bin sicher, du hast, hast Gedanken dazu. Ja, ganz viele, genau. Ja, zum einen dieses... Das ist Grundgesetz sozusagen, wenn es so wäre, das ist ein Idealzustand beschrieben, dass alle einfach sagen, ach, wir merken irgendwie, wir haben alle die gleichen Regeln, die ganzen gleichen Werte in uns, jetzt verschriftlichen wir das einfach, dann wäre es ja gar nicht notwendig. Warum verschriftlichen wir was wir sowieso alle leben? Also eigentlich, man verschriftlicht doch was nur oder stellt Regeln, Gesetze auf, hat man jetzt in der Politik immer wieder, weil man diejenigen Menschen dazu bringen möchte, die es eben nicht so sehen, dass man sagt, die Mehrheit sieht es aber so, die Mehrheit einigt sich darauf, die anderen sollen sich danach richten und mit dem Religiösen sehe ich es auch wieder genau andersrum. Ich finde, das ist ein bisschen so ein Mittelalterbild von Religion, dass irgendwie so ein Herrscher oder so ein Papst, der sagt, hier, so geht's lang und alle Leute sagen, nein, wir wollen aber nicht. Oder sagen, ist mir egal, ihr glaubt jetzt an die Bibel und ihr macht, was ich sage. So. Ich glaube, gerade ein moderner Begriff von Religion ist eigentlich genau das, was ich jetzt kritisiert habe an dem Grundgesetz. Ja. Das wird bei Religion verwirklicht. Also quasi die Religion ist das Ideal dieser politischen Gesellschaft. Nee, das wäre jetzt zu krass, aber dass Menschen, die spüren was und sagen, boah, ich nehme die Welt so wahr, eben dieses, da gibt es mehr als mich. Irgendwie, es hilft nicht nur auf mich selbst zu schauen, sondern auch meine Umwelt anzugucken, jetzt Natur oder Menschen oder so. Und dann sagen sie, da spüre ich was. Und wenn ich die heiligen Texte, egal ob es Bibel, Koran oder irgendwas lese, dann merken die, das resoniert mit mir. Da wird was auf den Punkt gebracht, was ich spüre. Und die treffen sich dann in den Kirchen oder Moscheen oder Synagogen oder wo auch immer. Also da ist dann genau dieses Ding und eben nicht dieser strenge Zeigefinger. Aber klar, im individuellen Erleben, irgendwie dann ist ein Kind und der Vater, dem war das wichtig und dann muss es in die Kirche und mag es nicht und so. Klar, da hat man es wieder. Ne? Ja, aber im individuellen Erleben ist das beim Grundgesetz halt auch. Es ist genau so. Du hast dich ja nie wirklich geeinigt. Du wurdest in eine Gesellschaft hineingeboren, wo es ein Grundgesetz gibt und daran wächst du auf und daran hast du dich dann zu halten. Deswegen habe ich auch, also das habe ich durchaus im Kopf gehabt, als ich das gesagt habe. Aber ist interessant. Und ein Punkt ist, ich fand es, also wenn man jetzt Mittelalter, war gerade schon ein Stichwort, anschaut, fand ich es ein super System. Eigentlich war es so ein bisschen fast wie ein Zwei-Parteien-System. Es gab immer Staat und Kirche, immer im Ringen miteinander, ne? Investiturstreit zum Beispiel im Mittelalter und so, wo es dann immer hin und her ging, wer ist jetzt mächtiger, aber es war immer so eine Kontrolle auch gewissermaßen da. Also die Könige, Kaiser mussten auch von der kirchlichen Autorität sozusagen genehmigt sein und andersrum gewissermaßen auch. Also und da waren auch eine gewisse Kontrolle da. Also der eine, der konnte sich völlig versemmeln, dann ist der andere mit eingeschritten und hat gesagt, nee, so geht's nicht und andersrum auch. Und das finde ich ganz wichtig. Also ich finde generell, Kontrollmechanismus ist ja auch Demokratie. Ne? Also dass man wirklich Opposition hat, immer diese zwei Seiten, die sich kontrollieren. Und das verlieren wir gerade, weil die Kirchen ihre Macht verlieren. Und dadurch wird der Staat, das merkt man im Religionsunterricht zum Beispiel ganz besonders, dass der immer mehr dahinter liert, nur noch staatlich organisiert zu sein oder sogar ganz abgeschafft wird. Oder in Hamburg ist es sowieso speziell. Dann verliert man diese Kontrollinstanz durch die Religion. Ah, okay, ihr haltet halt. Aber welche Religion soll denn die Kontrollinstanz haben? Also das ist jetzt erstmal eine Feststellung. Ne? Ja, die andere Überlegung ist, okay, wenn wir es wieder wollen, wie sollen wir es machen? Okay, ne? Verstehe. Genau, ja, klar. Aber das ist fair, ist fair, ist fair. Nee, also, aber das ist sozusagen, deswegen, also für mich ist ein Problem dabei halt, dass es halt nicht, es gibt halt, also dieser Geltungsanspruch und das, ja, so komme ich auf den anderen Punkt zurück. Ich glaube, was vom Grundgesetz gegeben ist, ist, dass es ist eben kein, also im gewissen Umfang ist es das, aber ich glaube, es ist sozusagen ein minimalisierter Wertekatalog, der sich, also wieder im Idealfall, ne, man kann sagen, so, ob das der Fall ist oder nicht, aber ich, also der Anspruch wäre für mich, das ist ein minimalisierter Wertekatalog, da schreiben wir nur das rein, was wir brauchen, um friedlich miteinander zu leben und uns sozusagen gegenseitig so viel Freiheit und so viel Sicherheit zuzugestehen, wie wir es brauchen, damit wir uns nicht alle gegenseitig umbringen. Und ich glaube, das ist das Minimum. Und ich glaube halt, religiöse Texte sind das nicht. Das sind keine minimalen Wertekataloge. Das sind Wertekataloge, die recht viel Inhalt haben, was recht spezifisch ist. Deswegen gibt es ja auch unterschiedliche Religionen, die recht unterschiedliche Ansichten haben. Und ich glaube, deswegen ist sozusagen für mich ein Grundgesetzestext, da ist der Anspruch nicht, wir einigen uns auf diese ganzen Werte und denen folgen wir allen, sondern wir einigen uns auf diese Menge Werte und die sorgen nur dafür, dass wir uns nicht gegenseitig umbringen, so ungefähr. Ja, ja. Und darüber hinaus haben wir dann idealerweise die Freiheit, all die Dinge, die wir unterschiedlich sehen, trotzdem noch auszuleben in dem Umfang, wie es möglich ist. Ja. So. Würde ich jetzt bei Religion, also jetzt christlich oder so, hatten wir auch, keine Ahnung, 10 Gebote. Es ist auch nicht so viel. Ne? Also 10 Stück ist dann, wo dann die meisten auch deckungsgleich sind mit dem Grundgesetz. Aber ist natürlich ein Punkt, das stimmt schon. Also welche Religion erheben wir jetzt zu der, die sagt, den Wertekatalog, den nehmen wir, der ist perfekt und so. Aber ich finde, es sind zwei ganz unterschiedliche Systeme mit ganz unterschiedlichen Fragestellungen. Also das politische System, was die Menschen ringen untereinander und dieses religiöse System, egal welche Religion es eigentlich ist, es hat immer ganz andere Komponenten. Ne? Da ist man dann irgendwie, sind dann Sachen wie Spiritualität, Gebet, Meditation, sowas aus, und eben solche traditionellen Texte, ne? Aus denen man Erkenntnisse zieht, und ich finde es spannend, diese beiden Systeme eigentlich in der Gegenüberstellung zu haben. Und dann ist es erstmal zweitrangig, welche Religion es ist. Das könnte man sich jetzt auch vorstellen, keine Ahnung, ein Rat der Religionen, das irgendwie mehrheitlich besetzt ist, und dann sind Deutschland, keine Ahnung, jüdische, Muslime, Christen hauptsächlich und andere teilweise mit beteiligt. Und da schaut man einfach mit diesem systemischen Blick, der ganz anders ist, auf das, was politisch geschieht. Das hat man ein bisschen drin im zum Beispiel Ethikrat oder so, da sind, glaube ich, auch immer Theologen auch mit beteiligt, die bringen das dann mit ein, aber das verschwindet trotzdem. Also ich weiß nicht, ob in 20 Jahren immer noch Theologen im Ethikrat sind oder ob es dann wirklich... Vermutlich nicht, aber Ethiker sollten ja theoretisch etwas Ähnliches tun, sozusagen. Ja, aber knüpfen Sie diese Ressourcen wirklich an, wenn Sie keine Theologen sind? Also Meditation, Gebet, traditionelle religiöse Texte oder okay, so? Okay, dann frage ich mal so, was genau oder wie genau es halt geht, ne? Was genau fehlt denn, wenn diese Kirchen oder Religion nicht in dieser Weise als Instanz vorhanden sind, beziehungsweise was würde es hinzufügen, die einzuführen? Also was genau ist es, was ist der Kern, was fehlt, was wird hinzugefügt? Ich glaube, das ist die Grundfrage von dem, weil wir erleben gerade, dass Kirche einfach abnimmt und ich habe das Gefühl, kaum jemand stellt genau diese Frage. Wir haben das Gefühl, uns fehlt eigentlich nichts, deswegen ist es eigentlich völlig egal. Also Kirchen auszütteln ist immer so ein bisschen so Betroffenheit, oh ja, die Kirchen, naja, das ist halt nicht mehr Teil der Zukunft. Aber was fehlt uns als Gesellschaft? Weil wir auch nicht mehr wissen, was es uns gegeben hat. Also man weiß immer, wenn einem was fehlt, da muss man wissen, was war gut für uns. Und das ist eigentlich genau, das ist eigentlich genau der Punkt. Was hat es uns gebracht? Ne? Ja. Und was wird uns dann auch fehlen? Und ich glaube eben, also jetzt meine Argumentation habe ich ja darauf aufgebaut, eben dieser Blick über sich hinaus. Dass man sagt, es gibt aber es gibt ganz viele Gründe. Also genau, dieser Blick, es gibt mehr als mich. Ne? Es gibt diese Welt, dann diese Verantwortung, nicht nur vor mir und meinen Mitmenschen, sondern auch vor etwas Größerem eben, auch Natur, eben Schöpfungsbewusstsein zum Beispiel, kommt da ganz stark mit rein, Naturschutz und Umweltschutz. Ah, okay, ja, verstehe. Diese Aspekte, aber auch ganz viele, ich meine jetzt im Christentum zum Beispiel, da ist diese Fähigkeit, Dunkles anzuschauen, würde ich sagen. Das ist eine ganz starke religiöse Fähigkeit, zumindest auf dem Christlichen. Also das Symbol des Christlichen ist ja immer das Kreuz, was einfach völlig abgefahren ist, weil es so ein Folterinstrument ist, wo ein Typ dran stirbt und total komisch. Aber ich glaube, das ist gerade die Fähigkeit von Christen, dass sie dieses Kreuz anschauen und sich sogar manchmal um den Hals hängen oder irgendwie woanders hin und darin Hoffnung finden. Und das ist ja eine Symbolik fürs Leben sozusagen. Sie schauen dunkle Sachen an, sie schauen sich selber an mit ihren Fehlern, ihren Zerbrüchen, schauen die Gesellschaft an, schauen Menschen an, die, keine Ahnung, obdachlos sind und sagen, ich sehe da nicht nur das Dunkle, sondern ich sehe da Hoffnung. Und dann engagiere ich mich und dann sind ja die ganzen, keine Ahnung, ganz viele Krankenhäuser und Sachen sind ja genau aus diesem christlichen Drive entstanden. Eigentlich unser Sozialstaat auch wesentlich getrieben von Kirchen und so. Also das sind jetzt so zwei Punkte, ne, die ich sage, die sind da, die hat es gebracht und weiß nicht, ob wir die verlieren oder ob wir die transformieren können in was anderes als Religion. Also können wir sie anders behalten. Ja. Ich denke gerade drüber nach. Also für mich sind das fast, also bestimmt sind es unterschiedliche Punkte, aber der Kern scheint für mich bei allem, was du gesagt hast, ähnlich zu sein. Nämlich dieses halt über sich hinausschauen und dieses Gemeinsinn oder dieses auch für etwas außerhalb von einem selber etwas tun. Genau. Ja. Okay, verstehe. Aber das ist für mich so das Wesen von Religion, ne? Dass man mit irgendwas in Kontakt steht, was über was größer ist als man selber. Ja, okay. Ja, verstehe ich. Ich glaube, es gibt unterschiedliche. Also ich stimme zu, dass sozusagen, dass das etwas ist, was wir in der Vergangenheit durch Religion bekommen haben. Und ich stimme zu, dass das etwas ist, was uns fehlt oder fehlen wird. So. Ich glaube nur, dass eine Wiedereinführung oder dass die Lösung gefällt mir nicht, sozusagen. Ich glaube, das wäre so. Also, oder zwei verschiedene Dinge. Also erstens, ich glaube, es gibt sogar unterschiedliche. Ich glaube, einiges von dem, was du gesagt hast, lässt sich auch ohne sozusagen etwas Großes zu verändern im Rahmen von dem System, was wir jetzt gerade haben, umsetzen. Mhm. Ich glaube, es ist halt nur, ich glaube, diese Lücke, also das war gefüllt und dann ist Religion immer weniger beliebt geworden und ich stimme zu, dass es da eine Lücke bildet. Aber ich glaube nicht, dass, also ich glaube noch nicht mal, dass es im Zeitgeist, also dass es noch möglich ist im Zeitgeist, noch glaube ich, dass es die ideale Lösung ist, sozusagen zurückzugehen und zu sagen, wir packen das in die Lücke wieder rein, was rausgegangen ist. Ich glaube, etwas Neues, was es füllt. Was wäre das oder was könnte es sein? Also die Lücke ist riesig. Wenn ich denke, Sturm aufs Kapitol war ja für mich der Höhepunkt der Zersplitterung der Gesellschaft, des nichts mehr miteinander Redens. Also was soll diese Lücke füllen? Was ist der Heilsbringer für diese Welt, wenn es Religion nicht mehr ist? Ja, okay. Um es ein bisschen aufzuladen. Lass mich mal kurz den Sturm auf Kapitol ausklammern. Okay, das ist wieder ganz wieder neue Sache. Nee, es ist nur, weil das halt, glaube ich, ein leicht anderes Problem ist. Also das, worüber ich gerade rede, ist ja halt nur dieses Fehlen von Gemeinschaftssinn sozusagen. Das ist, glaube ich, auf individueller Ebene auch so ein Erlebnis, was sozusagen fehlt. Einfach dieses, wie blicke ich auf die Welt und wie blicke ich auf meine Position in der Welt. Ja. Ne? Und ich glaube, das, was wir da brauchen, ist, ja, was... Schon Spiritualität sozusagen, aber ich glaube, das muss etwas sein, was aus diesem historischen Kontext von bestimmten Religionen rauswächst. Ich glaube, das brauchen wir. Ich glaube, einfach nur deshalb, weil, also, mein Gott, wenn ich jetzt, ne, ich persönlich bin, ich weiß gar nicht, glaube ich, wie wir das Agnostiker bezeichnen oder so, also ne, halt relativ uncommitted, was Religion angeht. Das heißt, ich habe leicht reden, aber ich würde halt vermuten, bei den meisten Religionen ist sozusagen das, also das, was passiert ist, es gab diesen Kern, es gab das, was Menschen richtig was gegeben hat. Es gab aber auch irgendwas an Religionen, was sozusagen im Rahmen der Aufklärung oder späteren Phasen der Aufklärung sich rauskristallisiert hat. Damit können wir nicht mehr viel anfangen. Und ich glaube, das sind all diese, ich sag mal, alles, was konkret wird. So, wird die konkreten Anforderungen, mach das oder das, glaub das hier nicht. Und dann so diese ganzen Dinge und halt, ja, diese. Ich glaube, auch dieses autoritäre Moment, was halt historisch da war, ist, glaube ich, auch ein Grund. Und was du ja sagst, zu Recht, es baut sich halt ab. Aber ich glaube, es baut sich ab, weil die Leute eben sehen, dass damit können wir nichts mehr anfangen. Ich glaube, das ist eine Entwicklung. Das heißt, ich glaube, was wir brauchen, ist eine Form von Spiritualität. Aber wir müssen sozusagen, wir müssen es schaffen, den Kern, über den wir gerade ominös sprechen, rauszukristallisieren und zu schauen, okay, was können wir in Bezug auf diesen Kern unternehmen, was nicht auf einem bestimmten Glaubenssystem beruht, sondern was so ähnlich wie das Grundgesetz, dass wir rauskristallisieren, okay, was hilft uns allen oder was ist so der Minimalwert, mit dem alle was anfangen können. Warum bräuchte es? Warum wir das brauchen, meinst du? Ja, warum können sich verschiedene geben, die miteinander im Gespräch sind oder so? Also ich muss ja nicht jeden Andersgläubigen jetzt gleich irgendwie. Ach so! Ja, also weil du jetzt auf diesen Minimalkonsens irgendwie. Okay, verstehe ich. Ich glaube, das wäre theoretisch möglich. Also, du hast ja selber gesagt, Kirchenaustritt und so weiter. Ich glaube, was passiert ist, dass Leute immer mehr aus diesem System austreten. Mhm. Ich glaube, und das ist einfach nur, ich sage nicht, niemand darf glauben und wir brauchen ich will alle Religionen zerstören. Ich glaube, das passiert gerade in gewissem Maße verschiedene Dynamiken in verschiedenen Religionsgemeinschaften und verschiedenen Teilen der Welt und so weiter. Aber das ist so der generelle Trend, den ich hier im Moment wahrnehme, glaube ich. Und du ja anscheinend auch, Kirchenaustritt und so. Also ich glaube, sozusagen, das sind Auslaufmodelle, grob formuliert. Tut mir leid für alle, die noch zuerst. So. Vielleicht irre ich mich auch, ne? Vielleicht lässt sich das auch wiederbeleben. Aber ich glaube, es gibt dieses Moment, was wir Menschen brauchen. Und das ist so ein spirituelles Moment, so ein Moment über sich hinausschauen und diesen Wert in der Welt finden und nicht alles auf die eigenen Bedürfnisse runterbrechen, sozusagen. Ich glaube, das gibt es und ich glaube, das ist wirklich. Ich glaube aber, das ist ein essentieller Bestandteil von menschlicher Existenz. Und deswegen glaube ich auch, dass es sowas Universelles, so eine neue universelle Form von Spiritualität braucht, weil es halt, es muss den Kern treffen, der eh in allen Menschen vorliegt und es darf nicht mehr an den Grenzen festhängen, die halt historisch gewachsen sind, weil Leute nicht miteinander im Austausch waren und so weiter. So, ne, also, ja, finde ich ganz spannend. Du hast ja einen Satz, den du gesagt hast, war, du siehst eine Spiritualität, die aus dem rauswächst, was jetzt war, sozusagen. Das, ja. Und das fand ich ganz, ganz spannend. Das habe ich, also, da habe ich den Eindruck, vielleicht war es wirklich, jetzt so mal grob irgendwie früher, Mittelalter, war es vielleicht echt so, dass die Kirchen haben diesen Kern, der Menschen ist, oder was Menschen spüren, dieses Spirituelle, haben sie getroffen und haben das abgebildet und die Menschen haben sich da irgendwie wohlgefühlt. Also schon allein dieses Gemeinschaftsgefühl, was genau, in der Kirche entstanden ist. Schon allein das und halt auch dieses, ja, dieses Gefühl, es gibt etwas Größeres und Wichtigeres als ich, was irgendwie so. Und jetzt sieht man die Kirchen oder erlebt einen Gottesdienst und sagt, das spüre ich nicht mehr. Das ist nicht, das trifft nicht mehr meine Spiritualität, ist mir zu eng, ist mir zu anders, zu alt. Leute zu, denken, warte mal, gibt es Gott überhaupt? Was ja, genau. Wiederbelebung. Genau. So, es ist einfach, so, da spielen zu viele Dinge mit rein. Ich glaube, in gewisser Hinsicht sind wir, das klingt immer so wertend oder so, aber in gewisser Hinsicht sind wir da rausgewachsen. Genau, nicht im Sinne, eher im Sinne von anders gewachsen, als im Sinne von immer besser und stärker. Ja, genau, sind wir anders gewachsen. Ja, und es ist dann nicht auch ein Anspruch eigentlich an Kirche, ich weiß nicht, ob sie es schafft oder ob sie jetzt untergeht und dann in eine neue Institution käme, aber dass es eine Institution gibt, die genau diesen Spiritualitätskern, den du jetzt beschrieben hast, den wieder fördert. Weil ich habe das Gefühl, wir kommen aus einer ganz religionskritischen Zeit jetzt die letzten 100 Jahre. Auf jeden Fall. Und vielleicht haben wir da wirklich das Kind mit dem Bade ausgekippt. Dass wir gesagt haben, wir brauchen es alles nicht mehr. Und das, weil wie du es jetzt darstellst, wie ich es jetzt von dir höre, ist eigentlich eine Sehnsucht schon da. Und dieses, ne, irgendwie, es gibt was Spirituelles, die Menschen sind auf der Suche, die fühlen da was. Ja. Und dann ist es auch schön, eigentlich das abgebildet zu haben, also Räume zu haben, wo das gefördert wird, wo man drüber nachdenken kann, wo man auch eben zum Beispiel an Universitäten wirklich auf einem intellektuellen hohen Niveau drüber nachdenkt, damit man auch Radikalisierungen und so vorbeugt. Weil das ist natürlich auch eine Sache, ne? Spiritualitäten so, das ist ganz schwierig zu fassen. Ja. Und das auch zu kontrollieren und so. Mhm. Und da sind wir ja noch gar nicht. Also ich glaube, es gibt kein Studienfach Spiritualität. So. Also das ist das nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass, also Gesellschaft ist ja unglaublich komplex und es passieren tausend Dinge gleichzeitig so, ne? Aber ich glaube, dieser grobe Trend, ich glaube, das passiert und hat auch schon vor, keine Ahnung, 50 Jahren oder so angefangen. Ich glaube, die Form, die das bei uns angenommen hat, war dieses ganze New Age-Zeug und halt Import von Spiritualität aus Indien oder Fernost oder sowas. Ich glaube, das war eine Art, damit umzugehen, weil diese Leute. Ich glaube, das war halt so, da gab es ein spirituelles Loch oder gibt es, wie auch immer. Und die Leute konnten nicht sich zum Christentum wenden, weil das einfach für sie nicht gepasst hat. Die waren an so vielen Dingen nicht mit einverstanden und fanden den Papst doof und sonst was. Also das war alles katholisch die ganze Zeit, whatever. So, irgendwie hat ihnen das überhaupt nicht gepasst und trotzdem gab es dieses Loch. Und ihre Lösung war dann, etwas zu nehmen, was sozusagen für sie unbesetzt ist oder anders besetzt. Und ich glaube, in gewissen Grad passiert aber auch sowas Ähnliches jetzt gerade. Ich glaube, es gibt immer mehr Forschung zu, also auch Studien und so weiter, zu Meditation und sonst was. Ich glaube, genau das passiert, glaube ich, gerade, dass wir uns so rausschälen, dass wir gucken, okay, vielleicht ist es auch nur persönliches Interesse. Also ich sehe mehr Studien über Meditation und sowas als über Gebete oder so etwas. Genau, Würde ich auch so sagen, weil ich glaube, wir kommen noch aus dieser religionskritischen Phase und dann ist Kirche, da haben wir so ein Bild vor Augen, ne? Sehen die Gebäude, sehen irgendwie, was wir kennen und sagen dann, das wissen wir schon, das gibt uns nichts. Wir haben vielleicht eigene Erfahrungen aus der Kindheit oder so. Ja. Und dann sind aber andere Sachen total, also Spiritualität aus anderen Ländern wahnsinnig attraktiv. Ne? Ja. Irgendwie, dass ich auf einmal habe ich einen Vortrag gehört und hat einer ein Bibelzitat gebracht, hat gesagt, irgendwie, keine Ahnung, alles hat seine Zeit und hat seine Stunde, war es, glaube ich, und hat gesagt, ja, das ist von irgendeinem buddhistischen irgendwas. Ich hätte jetzt auch sagen können, es ist aus der Bibel, da hätte keiner zugehört. Aber wenn ich ja sage, es ist ein buddhistischer irgendwie, dann hören alle zu. Also es ist wahnsinnig attraktiv. Aber meine Prognose wäre, dass wir jetzt irgendwann diese Kritik überwinden, auch dadurch, dass viele Menschen gar nicht mehr wissen, was Kirche ist. Und wir dann auch unsere eigene christliche Kultur als spirituelle Ressource mit einbringen in den Dialog, was ich schon wertvoll finde, weil irgendwie was abzukappen, von dem man herstammt, finde ich immer, hat immer irgendwie so ein Geschmäckle, würde man sagen. Ja, verstehe ich. Also sehe ich auch so. Also ich glaube, das wird passieren. Oder ich glaube auch, das kann passieren. Und ich glaube, das wäre auch an sich was Positives. Was ich dazu sagen muss, vielleicht habe ich auch selber eine verzerrte Sicht darauf. Ich glaube auch tatsächlich, einer der Gründe ist einfach, dass dieses unbesetzt ist oder neu besetzen können von Spiritualität. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Moment. Aber ich glaube, ein anderes ist auch, zumindest bestimmte Formen des Buddhismus oder die sich jetzt so im Westen, die dann populär geworden sind oder so. Ist ja auch was anderes als Meditation noch. Ja. Buddhismus ist ja auch wieder irgendwie ein Glaubenskonstrukt oder so. Aber ich glaube, die haben sozusagen vom Image her besser zu dem gepasst, was diese Leute, also was Leute, die sich nicht zum Christentum wenden konnten, was sie empfunden haben. Weil es halt, ich glaube zum Beispiel, also es gibt ja jetzt auch Formen des Buddhismus, wo irgendwelche Dämonen auftreten und Götter und so weiter. Oder Götter weiß ich gar nicht beim Buddhismus, Hinduismus auf jeden Fall. Aber es gibt halt auch, glaube ich, so diesen Kerngedanken von Buddha selber, war, glaube ich, halt auch von der Lehre her so, der hat eher so gesagt, was du tun sollst und weniger, was du glauben sollst, sozusagen. Mhm. Also mach die Dinge, Meditationspraktiken und so weiter. Und weniger halt, es gibt etwas nach dem Tod, ich sag dir, du wirst glücklich sein oder sonst was. Mhm. So. Und ich glaube, es war so vom Image her auch in der Hinsicht einfach zugänglicher für die Leute. Nicht nur, dass es unbesetzt war, sondern auch einfach nur die Art, wie das entstanden ist oder die Art. Ja, ja. Zumindest wie es hier ankommt bei uns. Das selbstverständlich, immer, selbstverständlich. Immer, aber das ist ja der Punkt. Die Leute, die es hier machen, kommen ja nur mit dem in Berührung, wie es hier ankommt. Ja, das ist ja genauso wie mit Yoga irgendwie. Ne? Dann sagt man, ich mache Yoga, das ist gar nichts irgendwie, es tut mir gut, einfach Körperübungen. Aber wenn man jemanden fragt, der es, glaube ich, wirklich drin ist, der sagt, hey, das ist ganz viel, was man auch spirituell, was dahinter steht, was man glauben kann und so. Aber bei uns wird so eine Kurzform irgendwie dann. Ja, es ist so ein Transferprozess, wo Zeug verloren geht oder sich Leute rauskriegen, was ihnen gefällt oder so. Und ich glaube, also Hinduismus hat ja auch tausende Götter und sonst was, und da gibt es auch unterschiedliche Ausprägungen und sowas. Ich glaube, all diese Dinge passieren und es ist halt ein chaotischer Prozess. Aber mein Eindruck ist halt, dass genau das gerade passiert, dass Leute so sich rausschälen. Was ihnen was bringt sozusagen. Dass sie so diese Lücke spüren und halt nach Dingen gucken, die diese Lücke füllen können. Und im Moment ist das meiner Ansicht nach halt hauptsächlich dieser Import. Ich würde sagen, es war dieser Import sozusagen im Ende des 20. Jahrhunderts und so. Und ich glaube, jetzt fängt es an, dass die Wissenschaft oder halt der westliche Zeitgeist, das westliche Selbstbild anfängt, das sozusagen zu absorbieren und aufzunehmen und zu sagen, okay, jetzt machen wir Studien zur Meditation, unabhängig davon, irgendwelche Philosophien, die dahinter stehen, so einfach nur bestimmte Übungen oder sonst was. So, das alles findet, glaube ich, gerade statt, dass wir uns so rausfinden, okay, das ist der Kern, auf den wir uns irgendwie einigen können. Und im westlichen Selbstbild nach der Aufklärung selbstverständlich wissenschaftlicher Prozess und Rationalität und so. Wofür gibt es Beweise? Wo sehen wir Dinge? Ne? Das ist, glaube ich, das, was gerade passiert. Und das wäre, ich glaube, tatsächlich meine Hoffnung, so dass da der Prozess sozusagen konstruktiv weiter voranschreitet und es dann irgendwann so etwas erreicht wird. Ja, genau. Ja, ich glaube, dass eben die Kirche oder die christliche Religion jetzt auch in den letzten Jahrhunderten eigentlich so aufgetreten ist, wie es eben den Menschen nicht entspricht heutzutage. Ne? Dass sie sagen, dass was ich vorhin schon gemeint habe, aber dass man, vielleicht wenn man diesen Blick auch von anderen, aus anderen Ländern hat, eben mit Meditation oder so, dass man nochmal mit einem neuen Blick auch auf die eigene Tradition schauen kann oder das Christliche und sagen kann, da gibt es ja auch alles, ne? Also es gibt ja ganz viele irgendwie, keine Ahnung, Wüstenväter, die irgendwie Mönche, die in der Wüste meditiert haben und dass man da sagt, hey, das haben wir ja genauso. Und Klöster nicht irgendwie gegeneinander, und so haben wir auch so. Genau, ja, sowas. So. Ja. Ja, genau, das gibt's alles. Und dass da dann wieder sowas reinkommt und dann vielleicht geht es dann mit der Demokratie besser. Weil ich finde, das war der letzte Schritt. Genau. Ja, ja, genau, das war der letzte Schritt. Ja. Und was ist eben mit unserer Gesellschaft, also es sind ja Riesenveränderungen, über die wir gerade sprechen. Ja. Und was das mit uns macht, mit der politischen Landschaft, wie reden wir dann miteinander, wenn wir wieder spiritueller werden? Das ist ja, ne, gerade haben wir jetzt gesagt, irgendwie nehmen diese Lücke wahr, die wird vielleicht gefüllt, vielleicht nicht, wahrscheinlich nicht mit dem, was jetzt war, aber mit Neuem. Oder? Ja. Ich glaube, ja genau, also es ist wahrscheinlich dieses mittelalterliche, ich glaube, was passiert ist, oder ist mein Eindruck zumindest, ist, dass wir quasi, also selbst wenn Religion früher den Leuten sowas gegeben hat, wurde trotzdem Religion mit einem autoritären Moment transportiert, Gesellschaft. Ja. So, ne? Das war halt was, das ist die Wahrheit, da glaubst du jetzt dran. So, und dann deswegen gehst du in die Kirche und dann hast du diese positiven Effekte, aber es war sozusagen von der Grundmotivation das. Und ich glaube, der ganze Charakter der Aufklärung und so weiter war halt so dieses davon loslösen, von diesem Autoritätsding. Genau. Und vielmehr dieses Selbstbezogene, aber halt auch dieses aus sich selbst rausmotivierte. Das halt nicht, ich akzeptiere nicht mehr, wenn irgendjemand sagt, du glaubst das jetzt, sondern das muss irgendwie aus mir selbst rauskommen. Und eigentlich strugglen wir ja gerade genau mit dem, oder? Also das ist ja eine super Entwicklung. Würde ja jeder sagen, sehr positiv, alles super. Aber jetzt, ich weiß nicht, ob man sagen kann, es schlägt ins andere Extrem, eigentlich nicht. Ne? Aber jetzt mit diesem auch diese Expertenkritik, generell Skepsis gegenüber Institutionen und so, ist ja eigentlich genau das nur, oder was ist es? Oder noch nicht ans Ideal gekommen? Oder wie würdest du es beschreiben? Du meinst das so, Wissenschaftskritik oder dieses, genau, Los und dieses Extreme. Also jeder weiß besser, ne? Irgendwie hier, oder 80 Millionen Bundestrainer oder so, ne? Und das in Bezug auf Corona und alles mögliche. Ja, alles sozusagen. Ich glaube, das ist, also wenn ich das, ich glaube, dieses grundsätzliche Phänomen ist so die Auflösung von Autorität und ich glaube, das Verhältnis zur Religion oder zur Spiritualität ist so ein Strang und ich glaube, dieses Wissenschaftskritische ist ein leicht anderer Strang. Es ist schwer zu fassen, aber es ist halt dieses im Kern ist es wahrscheinlich was Ähnliches. Ich glaube, der Prozess ist quasi, das, was vorher nicht hinterfragt werden durfte, wurde hinterfragt und wurde sozusagen zu einem gewissen Umfang erfolgreich hinterfragt im Fall von Religion in dem Sinne, dass es aufgelöst wurde und Leute was gefunden haben, was ihnen daran nicht gefällt und es hinter sich lassen wollten. Und Wissenschaft ist ja quasi das Nächste, was dann im Rahmen der Aufklärung, also es war einfach das Bild, natürlich hat parallel stattgefunden, die Gründer waren selber Christen, bla bla bla, aber so von der großen Dynamik her, sozusagen Wissenschaft dann sozusagen unsere neue Autorität geworden bis zu gewissen Grad. Und ich glaube, das ist das, was gerade passiert ist. Oder dass sozusagen in der Wahrnehmung der Leute die Wissenschaft sich auch so sehr zur Autorität verfestigt hat, dass sie als was von sich selber Losgelöstes wahrgenommen wird. Ich glaube, bis vor ein paar Jahrzehnten oder so war der Gedanke oder die Wahrnehmung, entweder der Bildungsstand war einfach nicht so hoch und die Leute hatten nicht das Gefühl, da mitreden zu können oder zu wollen. Oder zumindest in den Anfängen der Aufklärung war es halt, glaube ich, auch eher wieder was aus dem Subjekt kam. Es war dieser Erkenntnisdrang, es war dieses die Welt verstehen wollen. Und aus dem Gedanken heraus wurde Wissenschaft betrieben. Und ich glaube, jetzt ist die Wahrnehmung vieler Leute auf die Wissenschaft eher halt wieder sowas wie eine Autorität. Da kommen irgendwelche Studien raus, irgendwelche Experten sagen mir, was richtig und falsch ist. Ich verstehe das nicht, was da passiert. Oder ich sehe es anders oder wie auch immer. Und ich glaube, das ist halt wieder so ein Ressentiment. Aber es ist ein Ressentiment gegen eine neue Autorität aus demselben Zeitgeist heraus. Oder aus demselben... Ja, es ist ganz spannend, ne? Also auch, weil es stimmt, mit dieser Wissenschaft, das ist eine neue Autorität, die ja auch gegen Politiker zum Beispiel ausgespielt wird. Also ich höre das ganz oft in Talkshows, gerade in Bezug jetzt auf Natur und Umweltschutz, dass man sagt, ja, aber warum handelt ihr denn nicht so, wie die Wissenschaftler es sagen? So, und wo diese Rollen auch gar nicht mehr verstanden werden eigentlich, ne? Also wo gesagt wird, eigentlich müssten Wissenschaftler die Welt regieren. Wenn die Wissenschaft sagt irgendwie, zumindest der Mainstream, warum bestimmen die nicht die Politik so? Ja, und andersrum machen Politiker aber auch wieder diese Autorität für sich nutzbar, weil jeder hat ja die Wissenschaft im Rücken. Also, ja, also auch klar. Also wenn es gerade passt zumindest. Genau. Das ist ja, ne, ist ja ganz klar, ich habe ja die Fakten auf meiner Seite. Das ist ja der einzig rationale Weg, die Politik zu machen. Und es ist spannend, dass dann in der Wissenschaft, da wird wieder dieses, was ich vorhin mit der Kirche beschrieben habe, als Gegenpol zur Politik, eigentlich gerade, wenn ich jetzt nach zwei Polen suchen würde, ist es Wissenschaft und Politik eigentlich, ne, die gegeneinander so wirklich angeführt wird in vielen Dingen. Also dass die Politik wird kritisiert mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, was ja auch der Sinn der Sache ist gewissermaßen. Aber ich glaube, das ist nicht wünschenswert. Und ich glaube, das ist auch nicht das, wie die Wissenschaft sich selber sehen würde, sozusagen. Ich glaube, das meiste, was passiert, ist halt, es gibt irgendwelche Expertenräte oder so, aber die machen halt im Idealfall Beratung und keine Entscheidung. So. Ja, genau, also, dass man die Rollen getrennt hat. Ne? Also ein Politiker ist kein Wissenschaftler und soll es auch nicht sein. Ja, genau, aber Wissenschaftler ist halt auch kein Politiker und soll es auch nicht sein. Ja. Das heißt, ich glaube, was wir spitz kriegen müssen, und ich weiß nicht, wie sehr das sozusagen in den jeweiligen Gebieten wirklich der Fall ist, bei den Leuten, bei den Politikern und bei den Wissenschaftlern oder halt in der gesellschaftlichen Wahrnehmung. Aber ich glaube, dieses, was wir spitz kriegen müssen, ist, Wissenschaft ist halt eher so ein, das ist halt ein Erkenntniswerkzeug, das ist ein Vorhaben, Wissen zu sammeln und Unwissen von Wissen zu separieren und so weiter. Genau. Und es sollte nur als das gesehen werden. Mhm. Aber es muss halt auch als das gesehen werden. Also man muss auch den Methoden vertrauen und so weiter. So. Aber es ist halt nicht, es nimmt keine Entscheidung ab, letztendlich. Ja. So. Und da kommt die Religion wieder ins Spiel. Weil der Wissenschaftler, der hat sein, also wenn man jetzt ein Experiment ist, in irgendwie in einem vorgefertigten Raum und in dem funktioniert es und die machen Studien und Sachen und für einen Wissenschaftler ist ja auch ganz normal, dass ihm widersprochen wird. Das ist auch sowas, was in der Gesellschaft, finde ich, selten bekannt ist. Ne? Irgendwie er sagt, ich stelle eine These auf und manche stimmen zu, manche widersprechen. So. Wissenschaft findet ja größtenteils in einem Diskurs in Form von Papers. Genau, und das ist immer ein gewisser steriler Raum, den man sich halt bildet. Und Politiker, finde ich, die haben noch viel mehr einzubeziehen. Also die sollten auf die Wissenschaftler hören, die mit einbeziehen, klar ihre Experten haben. Aber dann kommen eben auch Dinge ins Spiel wie Religion zum Beispiel, dass sie mit religiösen Vertretern im Austausch stehen, mit der Tradition, mit ihrem parteilichen Kontext und solche Dinge, die kommen rein, die spezifischen Wissenschaftler, jetzt wenn es um Umwelt geht zum Beispiel, die haben die ja gar nicht auf dem Schirm. Also da beschäftigt sich jetzt der Umweltforscher nicht mit einem Städtekontext, einem historischen Kontext und einer religiösen, keine Ahnung, Landschaft noch in der Stadt oder so. Und die muss ein Politiker eigentlich alle mit einbeziehen. Also zwangsläufig über unser Wahlsystem, weil sonst verliert er die Leute, denen es wichtig ist. Aber da, finde ich, kommt diese Komponente mit rein wieder. Und gleichzeitig als Gesellschaft eben mit diesen Tendenzen, dass wir sagen, eigentlich müssen die Wissenschaftler bestimmen, was ist. Das ist auch wieder Ausdruck von diesen Nicht-Anerkennen von diesen anderen Werten, die aber genauso wichtig sind für unsere Zukunft und für die Entscheidungsfindung, wie eben Spiritualität oder Geschichte, die eben bei den Politikern mit reinkommen, wo aber viele sagen, na, was brauche ich das überhaupt? Wenn der Wissenschaftler sagt, so und so schaut's aus, dann machen wir doch das einfach und dann muss man jetzt nicht rumreden und noch religiöse Vertreter und was weiß ich mit einbeziehen, weil die Wissenschaft ist ja das Ausschlaggebende. So. Und gleichzeitig kippt es an anderen Stellen ins andere Extrem, wo halt die Nützlichkeit oder die Autorität im Sinne von Erkenntnisgewinn, Fähigkeit, Erkenntnis zu gewinnen, von der Wissenschaft überhaupt nicht mehr anerkannt wird und gesagt wird, also wo einfach Dinge geleugnet werden sozusagen, die eigentlich recht auf recht soliden Erkenntnisse. Also wo wissenschaftliche wo Fakten oder wo Fakten, ja, also genau. Fakten, die, oder, also Dinge, die wirklich, ja, wo es einen wissenschaftlichen Konsens gibt, wo, genau, Leute, die sich ihr Leben lang damit beschäftigen, mhm, und forschen, haben das sozusagen als Konsens rausgebildet, ja, aus einem Diskurs, aus sich gegenseitig, mhm, widersprechen und so weiter. Und dann wird aber gesagt, ja, erkenne ich alles nicht an, weil, mhm, keine Ahnung, also ohne, ja, ohne, genau, eine vergleichbare, ja, Grundlage. Es gibt beides so. Es gibt halt, ja, genau. Und ich glaube, das ist halt genau dieser Austarierungsprozess, der muss jetzt stattfinden. Ja. Ich muss sagen, Religion sehe ich da immer noch nicht so ganz drin. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich Religion nicht als Autorität anerkennen möchte, sozusagen. Weil es halt für mich dieses begrenzt, also ich kann, bei Wissenschaft sehe ich halt sozusagen den Kasten, den Werkzeugkasten verstehen, mhm, und ich weiß sozusagen, die Methodik ist, ja, ergibt Sinn, wenn du halt Wissen generieren möchtest. Mhm. Und bei Grundgesetz oder sonst, ja, was kann ich diesen Gemeinschaftsaspekt, so, also wir haben uns halt auf den Kasten geeinigt sozusagen. Mhm. Das heißt, das ist für mich alles so eine generelle Begründung oder Rechtfertigung für diese jeweiligen Konstrukte, genau, dass ich sagen kann, also da steht zwar nicht jeder hinter, aber in meiner, mhm, Wahrnehmung kann da prinzipiell jeder hinterstehen sozusagen. Ja. Und das sehe ich halt allein dadurch, dass es so viele verschiedene Religionen gibt, bei jeder einzelnen Religion nicht wirklich gegeben. Ja, aber findest du es für eine Entscheidungsfindung wertvoll, ja, Spiritualität in irgendeiner Weise einzubeziehen oder auch eben jetzt, sag ich mal, heilige Texte, die ja auch einfach ein Ausdruck von einer ganz langen, okay, Tradition sind. Also findest du es gewinnbringend oder würdest du sagen, nee, das verschlimmert es eigentlich nur oder macht es schwieriger? Oder das ist eine sehr schwere Frage für mich. Also ich glaube für jeden Menschen oder für uns als Gesellschaft ist es wichtig, ein vollständiges Menschenbild zu haben und dementsprechend in der Art, wie wir über Menschen nachdenken und darüber über unser Leben nachdenken, alles zu reflektieren, was tatsächlich da ist. Ich glaube, es gibt eine spirituelle Dimension in irgendeiner Form zur menschlichen Existenz. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig, die einzubeziehen. Mhm. Die komplizierte Frage für mich ist, wie das Ganze im politischen Kontext aussieht. Mhm. Weil ich glaube, gerade weil ich halt diesen Blick auf das Grundgesetz habe als Minimalrahmen, mhm, und so weiter, ja, bin ich mir nicht sicher, ob dieser spirituelle Aspekt etwas ist, was auf politischer Ebene stattfinden muss. Okay. Oder ob sozusagen der Anspruch von Politik ist, sich in diese Sphäre so wenig einzumischen, dass das sozusagen etwas ist, was eben in diesem Freiraum, der, mhm, vom Grundgesetz geschaffen werden sollte, mhm, und was da drin passiert, sozusagen, was bei jedem Menschen dann auf individueller Ebene passiert, was sich aber politisch nicht in generellen Entscheidungen niederschlägt. Da wäre halt die Frage, mhm, in welchen Fällen fehlt diese Berücksichtigung, dass es politisch sich niederschlagen müsste. Ja, jetzt habe ich dich so verstanden, dass, ja, du sagst, wenn es gehört zum Menschen dazu und du findest, ja, es sinnvoll, Entscheidungen ganzheitlich zu treffen, ja, da hatte ich jetzt schon eher positiv wahrgenommen in Bezug auf eine Entscheidung. Und wenn du jetzt sagst, individuell macht Sinn, aber politisch nicht Sinn, dann müsstest du mir nochmal erklären. Also macht Sinn oder nicht? Okay. Also, ja. Ich glaube, dieser Anspruch, also ich sehe halt, der Rahmen des Grundgesetzes und der Wissenschaft ist ja halt für mich so was, so ein objektives, intersubjektives Moment, dass du halt immer sagst, ich gebe dir eine Entscheidungsgrundlage, also, mhm, ich treffe jetzt eine Entscheidung und dann kann ich dir zeigen, entweder das sind, mhm, Studien dazu oder das ist, ja, der Gesetzestext, ja, dazu oder sowas. Dass man halt immer, dass man sozusagen, dadurch, dass man so viele Entscheidungen trifft, die so viele Leute betreffen, mhm, hat man sozusagen den Anspruch, muss man den Anspruch erfüllen, dass das Ganze auf einer soliden Grundlage steht, mhm, oder nachvollziehbar ist, ja, sozusagen, und auf irgendein so ein objektives Moment hat. Ich versuche es gerade zu umschreiben, ja, so, ne? Aber das ist die Idee. Irgendwie so etwas. Und ich glaube, gerade, also Spiritualität, so wie sie jetzt gerade, mhm, vorliegt, ist halt dieses wilde, losgelöste, nicht, ja, wirklich fassbare. Deswegen sehe ich nicht wirklich, wie man, also wenn man da einfach sozusagen, mhm, irgendjemanden als Stellvertreter ransetzt oder, ja, ich weiß nicht, wie man, ob es Informationen, konkrete Informationen, mhm, gibt, die sozusagen solide und konkret genug sind, dass sie in diesen Entscheidungsprozess überhaupt einfließen können, ja, sozusagen. Und wenn es sie gibt, weiß ich nicht, durch welchen Prozess man sie gut einfüttern, mhm, kann. Ich meine, das ist ja, also, ja, die Schwierigkeit muss sein, weil wenn es jetzt genauso wäre, also wenn jetzt, ja, das Grundgesetz mit den Regeln, ja, und dann würde man irgendwas Religiöses genauso daneben legen, ja, dann wären es die gleichen Systeme und dann wäre es nur noch, was ist jetzt besser und was stimmt. Ja. Und vorhin meine ich ja, ich finde es gerade wichtig, weil es so unterschiedliche Systeme sind, die ganz anders funktionieren. Das heißt, klar, wenn man jetzt aus dieser Logik des Grundgesetzes draufschaut, sagen wir, das ist ja alles schwammig, völlig wild, was will man damit anfangen? Aber es ist ja das Prinzip auch, dass es nochmal ein anderes Momentum hat. Und ich finde, Grundgesetz, wir tun so und wir müssen auch so tun, als wäre es objektiv oder Menschenrechte. Und wenn wir dann weltweit schauen, merken wir, hups, das irgendwo ist dann auch wenig Verständnis dafür da oder wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass andere Menschen nicht so sehen, was wahnsinnig herausfordernd ist, gerade in Bezug auf Menschenrechte. Aber Objektivität, finde ich, fällt mir ganz schwer, in beiden Bereichen zu nennen. Und ich finde dieses, wie jetzt, was mein Beispiel war, Ethikrat, Theologen sind da drinnen, die sich beschäftigen, mit eben jetzt genau dem, ne, dass sie sagen, irgendwie Meditation, Gebeten, so sind Bestandteile, vielleicht persönlich, aber auch eben die Geschichte, historische Sachen, das auf ganz kritische, akademische Weise. Und das dann, sowas zum Beispiel, so könnte ich es mir vorstellen, dass in solchen Beratergremien, nicht jetzt eine Religion, aber aus verschiedenen Religionen wirklich akademische Vertreter drin sind, die sich dieser Dinge bewusst sind, die vielleicht sogar selber praktizieren und die dann eine Stimme haben, um das einfach mit einzubringen, damit der Entscheidungsprozess ganzheitlicher wird. Ich finde es im Persönlichen finde ich es wertvoll, ganzheitlich zu entscheiden, aber im Politischen ja dann mindestens genauso. Wenn wir das sagen, nee, das machen wir nicht, dann beschneiden wir uns einer ganz wichtigen Komponente und sind nicht mehr ganzheitlich unterwegs, sondern verlieren einen wichtigen Faktor. Okay, ja, ich glaube, jetzt verstehe ich das besser. Ja, ich glaube, in meinem Bild sozusagen, wie ich das übersetzen würde, wäre halt, oder wie ich das dann für mich verstehe, oder warum ich bei Religion sozusagen nicht einverstanden wäre und nicht mitgehen würde, wäre halt, glaube ich, genau das. Ich sehe den Punkt. Ich glaube, das ist einfach nur so, dass sich aus meiner Sicht gerade Spiritualität eben so in dieser Entwicklungsphase befindet. Und es gibt meiner Meinung nach keine Strukturen, die es mir ermöglichen, genau, Leute rauszupicken. Oder was ist überhaupt eine Autorität in dem Bereich? Ja. So, wenn ich halt sage, ich möchte, also Religion ist für mich in dieser Hinsicht problematisch, die Religionen, die existieren, kann ich das halt nicht anerkennen. Und es gibt noch nicht dieses rauskristallisierte, generell spirituelle, das gibt es noch nicht, weder als Institution noch als irgendwie umrissener Bereich, womit sich Leute beschäftigen, also in einer gesellschaftlich oder beruflich fassbaren Weise oder so. Das heißt, ich glaube, dann ist es einfach nur, ich finde die Idee gut und ich glaube, das ist auch gut. Ich glaube, für mich ist es einfach nur, dann brauchen wir erstmal diese Struktur. Wir müssen erstmal diesen Bereich wieder etablieren oder verstehen, was genau dieser Bereich ist, bevor wir da so etwas tun können. Ja, und uns darauf einigen. Und halt alle sozusagen, das muss sich so weit durchsetzen, dass halt wir als Gesellschaft sagen können, den Bereich gibt es und der Bereich ist wichtig und den müssen wir einbeziehen. Ja, und das ist für mich die Universitäten eigentlich schon ausschlaggebend. Also, weil das ist, finde ich, das Akzeptierte, wo man sagt, da ist ein gewisses Niveau vorhanden. Und wenn sich da jetzt zum Beispiel theologische Fächer oder so, die es ja auch gibt es ja auch muslimische oder Islam als Studienfach und so, wenn sich das weiterentwickelt in so eine spirituelle Richtung, vielleicht weg von einer Institution, die jetzt problematisch ist, und diese Menschen, die dann wirklich auf einem Top-Niveau sich damit beschäftigen, die auch philosophisch sehr versiert sind, da kann ich mir schon echt einen Mehrwert dann vorstellen für unsere Gesellschaft, ne, wenn die das weiterhin einbringen. Verstehe ich auf jeden Fall, aber ich glaube, auf diese intellektuelle, wissenschaftliche Ebene haben wir im Prinzip schon, weil es gibt, also ja, du sagst es mit weniger und so, wir haben Theologen, wir haben Philosophen. Ja, noch, ne? Genau. Das passiert. Aber was ist mit den Kirchen, wenn die weiter runtergehen? Also es werden auch schon theologische Fakultäten geschlossen, die Professoren werden weniger. Das war eben das. Aber worauf ich hinaus wollte ist, ich glaube, für mich wäre der Kern gar nicht diese intellektuelle Auseinandersetzung. Mhm. Oder das ist, glaube ich, nicht der Kern, der für mich fehlt und deswegen auch nicht der Kern, der wieder in die Entscheidungsfindung einfließen sollte. Weil ich glaube, Spiritualität ist nichts rein Intellektuelles. Das ist ja genau der Punkt. Genau. So, ne? Dass es halt irgendwas anderes ist, was sozusagen bei Menschen einfach noch mitschwingt, mitkommt, wie auch immer. Und deswegen weiß ich gar nicht genau, also selbstverständlich wird sich Wissenschaft dann mit Spiritualität auseinandersetzen. So, es wird halt diese Untersuchung wird stattfinden. Aber ich glaube, der eigentliche, also diejenigen, die ich als spirituelle Autoritäten anerkennen würde, wären, glaube ich, keine Leute, die den wissenschaftlichen Prozess im Hinblick auf Spiritualität durchlaufen haben. Sondern das ist irgendwie ein eigener Prozess. Und das Problem ist, der nimmt ganz unterschiedliche Formen an, in unterschiedlichen Religionen oder unterschiedlichen Gesellschaften. Und das heißt, wir wissen gar nicht genau, worin dieser Prozess im Kern besteht. So, also was genau jetzt irgendwie, ne? Das finden wir alles raus oder verschiedene Leute glauben verschiedene Dinge darüber, wenn sie halt in einer bestimmten Religion anhängen oder so. Aber jetzt aus meiner Sicht betrachtet. Ne? Aber deswegen weiß ich gar nicht genau, ob das an Universitäten stattfinden kann oder sollte, weil ich glaube, Universitäten haben halt diesen intellektuellen, rein intellektuellen Fokus und diesen Anspruch auch. Und ich weiß nicht, ob das reicht, ob das geeignet ist, um die Spiritualität zu fassen. Ja, würde ich dir voll zustimmen. Ja. Ich glaube, das sind Universitäten eher in diesem Reflektieren. Ist ja jetzt aktuell auch so. Ne? Ja. Also der Papst lehrt jetzt nicht an der Uni, vielleicht schon manchmal, aber keine Ahnung. Aber wird vielleicht eingeladen oder so, genau, aber er ist kein Professor. Er hat keinen Sitz. Und die Professoren, die reflektieren aber, was getan wird, was passiert, früher, jetzt, heute und so. Ja. Und dadurch haben sie aber die Fähigkeit, glaube ich, das in Diskurse einzubringen. Ja. Weil das dann einfacher ist. Irgendwie muss man eine Sprache finden und das, ja, ist schwierig, diese religiösen Prozesse eben. Also das ist ja die Challenge sozusagen dieser Professoren, das zu destillieren, irgendwie in Wissensprozesse zu, da verlieren sie natürlich vieles. Eben. Ich glaube genau, also wenn das alles, wenn das sozusagen klappen würde, dann hätten wir gar nicht das Phänomen, dass irgendwie unserer beider Meinung nach Spiritualität irgendwie abnimmt oder so. Weil, dass wir zu wenig intellektuelle Auseinandersetzung mit Dingen haben, ist, glaube ich, nicht unser Problem gesellschaftlich. Ja, aber welche, die Spiritualität reflektieren, ne? Aber deswegen glaube ich, das funktioniert einfach nicht. Ich glaube, du kannst nicht rein intellektuell an Spiritualität rangehen. Ich glaube, das ist einfach deswegen, ich glaube, selbst wenn man das tut, sozusagen geht dieser Kern, über den ich die ganze Zeit ominös rede und du ja auch ein bisschen, der geht dabei verloren, weil dieser Kern nicht rein intellektuell ist. Ja, aber ich würde trotzdem nicht bestreiten, dass es Impulse geben kann. Nee, den Kern transportiert zumindest nicht in Gänze. Ne? Das würde ich dir recht geben. Aber dass man diesen Kern anschaut, sich damit beschäftigt und dann fragt, was trägt das für Fragestellungen aus, die wir aktuell haben? Ich glaube, das könnte passieren. Das ist ja auch nicht mein Anspruch, dass jetzt irgendwie der Bundestag, keine Ahnung, nur noch spirituell unterwegs ist und alle meditieren oder so. Ja, aber dieses Einspielen von diesem einen System, an das man nicht rankommt. Man kann das System nicht transformieren, kann es den Bundestag nicht zur Kirche machen. Aber welche Impulse kann man einbringen ins politische Gespräch? Das wäre so eine Aufgabe, die, finde ich, schon geleistet werden könnte. Ja, aber es geht viel verloren, klar. Also das verstehe ich. Aber ich glaube tatsächlich, wir brauchen, also wenn wir etwas hinzufügen wollen, was im Moment fehlt, glaube ich, wir brauchen eben nicht Experten in einem akademischen Sinne, die das transportieren, weil ich glaube, die haben wir. Die haben wir, genau. Und die können das einfach nicht transportieren. Das ist einfach, also was heißt nicht transportieren? Es ist halt einfach noch nicht mal fassbar. Also Spiritualität ist ja auch, wir haben auch eine sehr interessante Relation zwischen Spiritualität und Wissenschaft gehabt, jetzt die letzten 100 Jahre Schwankungen und sonst was. So von wegen absolut unwissenschaftlich, alles, was damit zu tun hat. Und ist wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad immer noch der Fall. So ganz viel ist halt nicht wissenschaftlich erwiesen oder wissenschaftlich bewiesen, dass das Gegenteil der Fall ist oder sonst was, wie auch immer. Aber halt auch diese Absorption, Integration, so dieses Tuchfühlen mit Meditation beispielsweise, findet halt auch statt. Aber das ist halt, ich glaube, wenn wir etwas das hinzufügen wollen, brauchen wir eben nicht Wissenschaftler, die sich damit beschäftigt haben oder halt rein intellektuelle Beschäftigung mit dem Thema, sondern wir brauchen irgendwie halt Leute, die es leben so oder die es praktizieren. Leute, die halt den spirituellen Prozess durchlaufen haben, nicht sich intellektuell angeschaut haben, wie der spirituelle Prozess funktioniert. Ich würde sagen, man braucht beides. Die es leben und die Wissenschaftler, die es reflektieren und dann einspielen. Ja, mein Punkt ist nur, ich glaube, die Wissenschaftler haben wir. Das ist nur. Ja, genau. Okay, ja. Das heißt, wenn wir darüber reden, was fehlt oder was hinzugefügt werden müsste, ist das für mich das, was fehlt oder hinzugefügt werden müsste. Wenn man darüber redet, was beibehalten werden müsste, dann wären es diese Experten, wo die Lehrstühle aber abgebaut werden, wegen den kirchlichen Entwicklungen. So, das ist so meine Sicht. Ach so, Punkt. Das ist für mich persönlich gar kein Problem, weil ich ja nicht die Kirche an sich als das Wünschenswerte sehe, sondern halt irgendein Kern da drin steckt, den ich glaube, den wir loslösen und finden können. Aber wer ist es dann, wenn nicht die Theologen sozusagen, die das reflektieren, die Spiritualität, weil du meintest, es gibt die Experten, die das, wirst du eine Philosophie sehen? Oder welche Experten meinst du, die das reflektieren? Oder Soziologen? Oder? Ach so, du meinst, ich glaube, also historische Aspekte der Kirche werden Historiker. So, ne? Also ja, genau, teilt sich dann halt, glaube ich, in meinem Finden auf, sozusagen. Ich glaube auch, also die Frage ist, Beschäftigung womit genau? Ne? Mit den, mit den kulturellen Aspekten. Die Historiker haben natürlich einen historischen Blick, da nehmen sie auch was wahr. Ja, aber unser Punkt war ja dieses spirituelle Aspekt. Und da frage ich mich, ob es da nicht eine Eigendisziplin geben müsste, die genau das versucht, eben das zu reflektieren und dann Entscheidungsfindungen irgendwie rauszudisziplinieren. Also da würde ich auch mitgehen, aber das wäre halt für mich wieder. Also wenn das in der Wissenschaft sozusagen stattfindet, dann glaube ich, muss es sich halt wieder, dann sehe ich nicht, warum sich das auf Christentum beschränken sollte beispielsweise. Nö, das war jetzt also ganz allgemein. Genau. Also das kann ich mir halt vorstellen, dass es sich eine wissenschaftliche Disziplin, gerade auch als Zwischenform, also oder als Übergang, dass es halt jetzt gerade gibt es in verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen Auseinandersetzungen mit Bewusstsein, Spiritualität und sonst was. Und ich glaube irgendwann, oder es ist vielleicht schon ein bisschen bis zum Wissen gerade auch schon der Fall, formt sich daraus sozusagen ein Themenbereich und vielleicht eine eigene wissenschaftliche Disziplin oder wie auch immer. Da können ja die unterschiedlichen, kann ja ein Lehrstuhl für, keine Ahnung, Islam, eine für Christentum, die ihre Sichten mit einspielen. Das ist ja das Spannende. Also ich finde immer dieses Einheitsding, ich finde, da verliert man am meisten. Also ich finde es total schade, also wenn Menschen sagen, sie wollen das alles eins, das ist auch religiös. Ich bin immer total Fan davon, jetzt wie wir auch. Ja, also wenn wir jetzt einer Meinung wären, dann wäre ich hier nach 10 Sekunden gegangen, gesagt, das wäre langweilig. So. Und so finde ich es im Religiösen auch. Also ich finde, wir haben oft im Kopf so dieses irgendwie, keine Ahnung, so IS, alle bringen sich um, die anderer Meinung sind. Ich finde es total wertvoll, irgendwie mit Andersdenkenden zu reden. Also das macht es ja erst fruchtbar. Ja, also doch, das sehe ich natürlich auch so. Ich glaube aber, also dieser Punkt, wie sage ich das? Die Punkte, die diese Leute miteinander diskutieren müssten, sind, glaube ich, genau die Punkte, die sich auf einem religiösen Fundament nicht mehr wirklich zur Diskussion eignen oder die sehr schwer zu diskutieren sind. Weil ich glaube, man würde dann ja genau an diesen fundamentalen, meinetwegen die 10 Gebote oder sonst was, das wären ja die Punkte, die Leute beschäftigen würden. Und das sind ja genau die Punkte, wo irgendwann sozusagen dieser Glaubensgrundsatz, der Grundlage einer Religion ist, ins Spiel kommt auf individueller Ebene. und wo es dann schwer wird, einen Diskurs drüber zu führen, weil, also, ja, aber müsste man, das also, hat man im Bereich der Philosophie auch, das ist quasi, wenn du weit genug irgendwo reingehst, dann kommst du irgendwann an eine Grenze, wo du nicht mehr wirklich fassbare Begriffe hast, du hast nicht mehr wirklich konkrete Grundlagen und Dinge, die du nicht mehr abwägen kannst, du hast keine Messung mehr, wo du losgehen kannst und die machen kannst, sondern das wird halt dann, das ist nur mein Ja, Problem. Genau, aber trotzdem können wir sich zusammensetzen und ganz viel Gemeinsames finden. Und auch gemeinsame Impulse für die Politik zum Beispiel. Also es ist ja erstaunlich, wie Religion, und weil sie eben dieses dieses über sich hinausschauen, irgendwas Größeres wahrnehmen, diese Verantwortlichkeit vor etwas anderem, das haben ja eigentlich, glaube ich, alle Religionen so irgendwie. Und daraus diese Impulse, die finde ich wert, das ist ja gerade dieser, in Bezug auf Demokratie, das ist das Wertvolle. Und dann geht es gar nicht jetzt um 10 Gebote oder dies, das oder so, sondern eher so, was eint und so. Wo können wir alle einen Impuls unterschreiben, sagen, ja, das ist, und auch in Bezug auf Menschen, ne? Also es ist auch immer, da Werte ist immer Anfang vom Leben, Ende vom Leben und so, sind Religionen sicher manchmal erstaunlich einig. Irgendwie. Ja, ja. Dann meinten wir, vielleicht sind wir auch ähnlicher Meinung, es klingt unterschiedlich bei uns, weil, also mein Punkt wäre halt nur, das können ja, von mir aus können das Christen, Muslime und so weiter sein, nur halt glaube ich, dass im Rahmen, wenn sie so eine Disziplin bildet oder sonst was, glaube ich, dass die dann innerhalb der Disziplin nicht mehr als Christen, als Muslime agieren werden, weil halt nur bestimmte Aspekte dieses, das worauf sich alle einigen, das wird das sein, was da eingebracht wird, das wird das sein, was da verhandelt wird. Und viel anderes, was sozusagen dann den großen Unterschied zwischen Muslimen und Christen und so weiter ausmacht, ist dann eher das, was dabei vielleicht irgendwie wegfällt oder weniger. Oder hat jeder halt selber im Hintergrund, so wie jeder auch seine Biografie oder so. Also ich meine, wegfällt im Rahmen der Debatte des Diskurses, der stattfindet sozusagen. Nicht, also jedes Individuum hat ja alle möglichen. Das macht es ja spannend. Wenn jeder Wissenschaftler hat ja auch Hobbys oder Dinge, die er wichtig findet oder sonst was, aber halt in der Funktion als Wissenschaftler findet dann so eine Abstrahierung davon statt, wo man nur noch. Also in der Rolle bist du halt Repräsentant und gibst das wieder, was der wissenschaftliche Stand ist. So, ne? Das ist halt so ein bisschen das Spiel. Und ich glaube, was Ähnliches würde da halt auch passieren. Dann hast du halt diese zentralen Kerndinge, auf die sich die dann da eingebracht werden. Genau. Und der Rest ist halt Beisatz, der für die Leute wichtig sein kann und auch wertvoll in der religiösen Bewegung. Aber halt in dieser Debatte wahrscheinlich dann nicht. Also ich will ja nicht sagen, vor der Tür bleiben sollte, sondern es wird passieren automatisch, dass er dann vor der Tür Punkt, bleibt. Ja, oder eben, na, ich hätte es jetzt anders geendet, wenn ich eben nicht vor der Tür bleibt. Weil ich glaube, jeder, gerade wenn es um Religionen oder Grundanschauung, egal ob jetzt Agnostiker oder irgendwas ist, dann bringt man das immer mit hinter die Tür. Und ich finde es eigentlich, also klar, also die Leute bringen das mit und reden aus ihrer Perspektive hinaus. Deswegen finde ich es besser, es bewusst zu machen, als versteckt und zu sagen, wir sind alle objektiv. Wir sind jetzt alle das hier. Eigentlich haben wir, eigentlich hat jeder seine Agenda sozusagen, die hat ja jeder, also seine Welt, sich seine Welt anschauen. Ja, klar. Und das ist auch das Positive eben an diesen, wenn man jetzt so eine Disziplin hat, dass sie das wirklich reflektiert. So. Ja. Weil in der Politik hat es selten irgendwie, da diskutiert man immer über irgendwelche Dinge, aber über diese großen weltanschaulichen Sachen hat man auch gar nicht so die Zeit, ne, zu reden. Die sind damit beschäftigt, den nächsten Schritt zum Reisen. Gut. Jo, da ist ja ganz schön viel passiert. Ja, vielen Dank dir. Ja, ich glaube. Hat richtig Spaß gemacht. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Ja. Schön, dass du dich drauf eingelassen hast. Danke. Das war sehr spaßig. Danke fürs Zuhören. Wenn du jetzt selbst Lust bekommen hast, klick dich auf unserer Website zum Session-Kalender durch und komm selbst vorbei. Wenn du das Projekt unterstützen möchtest, schau dir gerne mal unsere Patreon-Seite an. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.